Jason einen Film, der in London spielt. Mit Liebeskummer, Tränen und ner Menge Herzgefühl müsste ich mich mal entscheiden zwischen dir und irgendwem. Hätte ich ganz sicher damit nicht wirklich ein Problem. Schokolade zum Frühstück brauch ich nicht. Schokolade zum Frühstück, ich hab ja dich. Deine Küsse sind zart bitter, eisgekühlt und sahneleicht, schmecken immer ich führ seit Jahren Tagebuch vor dem Schlafen gehen. Ich weiß, du würdest gerne mal ein paar Zeilen sehen, doch die bleiben mein Geheimnis. Ich lass dir deine kleinen auf, denn so bleibt es immer spannend und das Kribbeln hört nie auf. Schokolade zum Frühstück brauch ich nicht. Schokolade zum Frühstück, ich hab ja dich. Deine Küsse sind zart bitter, eisgekühlt und sahneleicht, schmecken immer wieder anders und bleiben. Wär mir einfach nicht genug. Schokolade zum Frühstück. Schokolade zum Frühstück. Ich hab ja dich. Deine Küsse sind zart bitter, eisgekühlt und sahneleicht.